Herzlich willkommen zum Mind Impact Podcast. Mein Name ist Duck und du hast hiermit die erste Folge eingeschalten. In den folgenden Minuten erfährst du allgemeine Informationen, wie du das maximale Erlebnis aus dem Podcast herausholen kannst. Du wirst außerdem mehr darüber erfahren, was Erfolg wirklich bedeutet und was es auch bedeutet, erfolgreich zu sein. Damit möchte ich dich auf die folgenden spannenden Inhalte in den kommenden Folgen vorbereiten und aufwärmen. Am besten entspannst du dich jetzt, hörst mir zu und genießt die erste Folge. Schön, dass du dabei bist. Los geht's! It seems like the world is testing me. Will I conquer or will I get the best of me? Half of the world sees success in me, the other half is second guessing me. But I kid you not, don't mess with me, cause I think I got something possessing me. No matter what I'm gonna... Ich möchte dich hiermit noch einmal begrüßen. Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Du hast dich dafür entschieden, mir deine Aufmerksamkeit in den nächsten 10 bis 20 Minuten zu schenken. Bleib unbedingt dran, damit du am Ende mit einem positiven Gefühl in den Tag starten kannst und motiviert für die gesamte Woche bist. Derzeit baue ich für dich an einem Blog und dort kannst du die einzelnen Folgen noch einmal zum Download vorfinden, damit du auch unterwegs mit guter Unterhaltung und hochwertigem Content beliefert wirst. Zusätzlich habe ich dort den Inhalt der jeweiligen Folge für dich auch noch einmal in Textform niedergeschrieben, sodass du dir das nochmal durchlesen kannst. Wenn es technisch umsetzbar ist, werde ich dir ein PDF-File zum Download anhängen, wo du alle Informationen in kurzer Form gelistet bekommst, damit du sie sofort in die Tat umsetzen kannst. Und das Beste daran ist, du musst mir nicht deine E-Mail angeben, dich irgendwo in einem Newsletter eintragen oder sonst was. Sofern sich das technisch gut umsetzen lässt, klickst du auf einen simplen Download-Button und hast dann sofort servierfertig deine Informationen auf dem Rechner, auf dem Tablet oder sonst wo. Das heißt also für dich an dieser Stelle, du musst dich nur noch entspannen, dich zurücklehnen und mir gemütlich zuhören, denn das Mitschreiben kannst du dir sparen. Das ist vor allem gut, wenn du gerade Auto fährst und mir zuhörst, da lassen sich schlecht Notizen machen. Das empfehle ich dir auch nicht, lass es bitte sein. Und mit meiner Facebook-Gruppe möchte ich zusätzlich eine Community aufbauen und das kann ich nur mit deiner Hilfe. Daher trete dieser Gruppe bei. Dieser werde ich dir in den Shownotes, also der Beschreibung des Podcasts, verlinken. Dieser trittst du bei und kannst mit mir in Kontakt treten, dich mit anderen Menschen vernetzen, die auf dem gleichen Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind wie du und entweder am Anfang stehen oder weiter sind. Und damit möchte ich eine starke Community aufbauen und zusätzlich darfst du mir dort konstruktive Kritik mitliefern, mir Feedback geben oder sogar deine individuellen Themenvorschläge schicken. Das werde ich mir entsprechend notieren, sodass dein Themenvorschlag dann in einer Folge besprochen und abgehandelt wird und du deinen Mehrwert daraus ziehen kannst. Dir möchte ich außerdem mit diesem Podcast auf verschiedene Art und Weise spannende Unterhaltung bieten. Dabei bringe ich dir konstruktive Inhalte über das Thema der Persönlichkeitsentwicklung näher und in erster Linie geht es mir um den Spaß an der ganzen Sache. Die Inhalte und der Podcast kommen vom Herzen und der Freude heraus, dich zu unterhalten und dir interessante Geschichten und lehrreiche Erfahrungen mitzugeben. Und ich habe die Möglichkeit, mit diesem Podcast einem Menschen, also dir, ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, dir irgendwie zu helfen, dir Mehrwert zu geben oder deinen Tag zu bereichern. Und diese Möglichkeit ist genau das oder genau die, die ich nutzen möchte. Und dabei gehen wir gemeinsam auf eine spannende Reise der Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich profitiere ich auch von diesem Podcast, denn damit kann ich meine eigene Denk- und Sichtweise auf verschiedene Themen in unterschiedlichen Folgen dokumentieren. Dadurch kann ich eines Tages zurückreflektieren und mein Vergangenheits-Ich betrachten und schauen, wie ich vor x Jahren gedacht habe. So halte ich meine eigene Entwicklung im Überblick und kann später auch sehen, mit welchen Problemen ich vor x Jahren zu kämpfen hatte, über die ich dann mittlerweile dann sicherlich gar nicht mehr nachdenke, dass sie automatisiert ablaufen und wirklich keine Herausforderungen mehr sind. Denn du wächst als menschliches Individuum in deine Aufgaben hinein und irgendwann kommt der Punkt, an dem du bei deinen derzeitigen Schwierigkeiten und Herausforderungen drüber hinaus wächst, besser wirst und gar nicht mehr darüber nachdenken musst, weil du dann mittlerweile andere Aufgaben hast, die dich und dein persönliches Wachstum fördern. Und genau diesen Prozess des Wachsens kann ich dann sehen. Da werde ich dir in einer anderen Folge noch einmal näher präsentieren, wie ich persönlich da herangehe und welche anderen Möglichkeiten es gibt, sich selbst zu beobachten. Du fragst dich sicherlich nun, was bedeutet Erfolg? Dieses Wort verbinde ich du und viele andere Menschen da draußen sicherlich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung. Denn das zählt irgendwo dazu. Denn du musst, um erfolgreich zu sein, an deiner eigenen Persönlichkeit, also an dir selbst, arbeiten und dich in verschiedenen Bereichen weiterbilden, um deine individuellen Ziele zu erreichen. Die Persönlichkeitsentwicklung zielt letztendlich darauf ab, erfolgreich zu sein oder erfolgreich in irgendetwas zu werden. Und wenn du dich mit diesem Thema einmal beschäftigst, fällt dir dieser Begriff des Erfolges schnell in die Haustür. Doch meine philosophische Frage an dich: Was ist denn nun Erfolg? Was bedeutet es, erfolgreich zu sein, und siehst du dich selbst als erfolgreich? Dieser Begriff wird im Internet verschieden definiert und wird sogar teilweise negativ aufgegriffen. Denn du kennst es sicherlich. Jemand, der nach Erfolg strebt, den verbindet man schnell mit einer gewissen Gier, viel Geld haben zu wollen oder viel Geld verdienen zu wollen. Und mit diesem Geld kann man sich alles leisten und seine Träume erfüllen und letztendlich auch sich selbst finanziell irgendwo erfüllen. Doch zu oft verwenden wir diese Begriffe synonym miteinander, obwohl wir das nicht dürfen. Du selbst strebst irgendwo tief in dir drin nach Erfolg. Bei manchen ist die Gier nach Erfolg stärker ausgeprägt, bei anderen nur weniger. Aber letztendlich ist dieses Verlangen auch in dir. Und ich erzähle dir später auch warum. Doch pass auf, Plot Twist an dieser Stelle: Erfolg ist nicht das Wichtigste im Leben. Doch es geht im Leben nicht um Erfolg, wie wir bereits gerade festgestellt haben. Es geht auch nicht um Geld. Es geht um deine Brain Chemistry auf Englisch, so toll gesagt, oder deine Hirnchemie, auf Deutsch gesagt, dein Mindset und deine Denkweise. Im Leben geht es nicht um Erfolg, nicht um Geld, sondern es dreht sich alles um deine Hirnchemie und wie du deine Umgebung wahrnimmst und sie bewertest. Angenommen, du gewinnst durch das Lotto so viel Geld, dass du damit dir alles leisten kannst, was du dir vorstellst. Du kannst damit gut leben, musst dir nie wieder Gedanken um Geld machen. Doch wenn du am Ende nicht dir selbst bewusst bist, mit dir selbst klarkommst, unzufrieden mit deinem Leben bist und vielleicht letztendlich sogar an Selbstmord denkst, wie viel ist das Geld wirklich dann noch wert? Wie sieht es denn gegen mit einem Leben aus, wo du kein Geld besitzt, mit Stolz und Freude erfüllt bist und dich selbst liebst, wie du bist, dich selbst akzeptierst, wie du bist und es auch weitergeben kannst, diese Liebe, die du in dir hast, weiterschenken kannst, ohne wirklich etwas verloren zu haben oder zu verlieren und dich damit dann mit mehr Freude und Glück erfüllst, dass du letztendlich einfach erfüllt bist? Wie klingt das? Und ist das nicht mehr wert als das Geld? Ich möchte nichts verallgemeinern, da es da draußen so tolle Podcaster, YouTuber und was auch immer es für Formen Menschen gibt, die dir Mehrwert bieten können, Mehrwert bieten wollen. Doch ich höre und lese trotzdem von manchen Fällen, manche Bilder und Memes, manche Videos immer diese Assoziation von Erfolg mit Geld. Dass man viel Geld hat, wenn man erfolgreich ist, ein tolles Haus besitzt, ein schönes Auto fährt oder sowas wie: Erfolgreiche Menschen schauen kein Fernsehen, sie kritisieren nicht, arbeiten hart und sind dann diejenigen, die 16 Stunden oder länger am Tag arbeiten, nach dem Motto von Gary Vaynerchuk, der das auch als Hustlen betitelt. Und dann, zumindest ging es mir so, sitzt du als normaler Mensch vor deinem PC und versuchst, das auf dein Leben zu projizieren. Und ich habe mir da das erste Mal gedacht: Scheiße, ich erfülle nichts davon. Bin ich jetzt erfolglos? Muss ich mich verändern? Kann ich etwas tun? Muss ich jetzt nur noch arbeiten oder was ist denn jetzt genau? Schnell fühlt man sich dann erfolglos, da du durch sowas als erfolglos abgestempelt wirst, auch wenn es vielleicht ursprünglich gar nicht so gemeint ist oder so gedacht ist. Letztendlich sind diese Bilder wie erfolgreiche Menschen machen dies und jenes oder erfolglose Menschen machen dies und das einfach nur dafür da, um dir einen Denkansatz zu geben und dich einfach zum Handeln zu motivieren, dass du letztendlich einfach deine Situation überdenkst und reflektierst, warum bin ich gerade in dieser Situation. Aber das trifft auf der einen Seite die richtigen Leute, aber auch auf der anderen Leute, auf der anderen Seite die falschen Leute, die das dann auch falsch aufnehmen und falsch verstehen. Und das ist dann an dieser Stelle nicht bedacht und verdammt gefährlich auch. Es steht in keinem Gesetzbuch dieser Welt drin, dass du XY machen musst, um erfolgreich zu sein. Das sagt dir auch nicht irgend so ein Bild. Es steht nirgendwo festgeschrieben, nirgends. Denn da möchte ich auf den gegenwärtigen Zustand zurückkommen, Denn das ist das, worauf du dich fokussieren sollst, dass es dir gut geht, dass du dich selbst erfüllen kannst und das machst, wofür dein Herz schlägt, wofür deine Seele lebt und dich innerlich wirklich jede Zelle mit positiver Energie erfüllt. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass ich erfolgreiche Menschen kenne, die auch noch kritisieren und regelmäßig Fernsehen schauen. Und heutzutage ist ja eher dieses Netflix dominant. Trotzdem sind sie jetzt nicht arm oder erfolglos, weil das Kritisieren gehört dazu, irgendwo. Du kannst nicht alles einfach hinnehmen, du musst es kritisieren, kritisch hinterfragen. Und ich möchte dir eine wichtige Botschaft mitgeben, die du für dich verinnerlichen solltest. Erfolg ist das, was du für dich selbst definierst und nicht das, was dir ein Idealbild im Internet vorgaukelt oder vorgibt. Erfolg ist individuell und jeder soll für sich selbst bestimmen, was Erfolg ist. Wenn für dich Erfolg ist, Geld zu haben, dann ist es okay. Wenn es Erfolg ist, deinen Körper fit und definiert zu halten, gesund zu sein, alles klar, dann ist es auch okay. Wenn es für dich Erfolg ist, eine Familie zu gründen und es dich damit erfüllt, eine zu haben, dann ist es perfekt. Wenn es Erfolg ist, deine zwischenmenschliche Beziehung zu pflegen, dann ist das gut. Wenn es Erfolg ist, einfach nur einmal ein Buch gelesen zu haben, obwohl du gar nicht so der Lesetyp bist und letztendlich stolz darauf bist, dann ist es auch schön. Wenn es Erfolg ist, etwas mehr Dankbarkeit für eine Freundschaft zu zeigen und auszudrücken, die nicht selbstverständlich ist, dann ist das gut. Oder mehr Dankbarkeit für Dinge auszudrücken, die so oder so nicht selbstverständlich und gegeben sind, dann ist das auch perfekt. Denn du bestimmst, was für dich Erfolg und letztendlich was für dich wichtig ist. Niemand anderes, kein Blog, kein Podcast, auch nicht ich, kein Video oder kein Buch. Erfolg ist individuell und das möchte ich dir weitergeben an dieser Stelle. Denn das ist ein Begriff, der in den kommenden Folgen immer wieder mal fallen wird und ich möchte nicht das Missverständnis auftreten und dass du dich vielleicht letztendlich schlecht fühlst, aus irgendeinem Grund, weil es nicht eins zu eins auf dich zutrifft, wer auch immer du bist und wie auch immer deine Geschichte aussieht. An dieser Stelle betone ich ausdrücklich, dass es verdammt egal ist, was du machst und was du tust. Es kommt darauf an, was du von dir selbst denkst und was du von dir selbst hältst, wohin du möchtest und was du bereit bist dafür zu geben. Du kennst sicherlich Monopoly. Das ist ein richtig gutes Abbild unserer Gesellschaft. Es wurde während der großen Depression erfunden und irgendwann wurde es dann zum Ausdruck des Traums aller Amerikaner aus der Armut auszubrechen. Und in dieser Hinsicht war es auch etwas Gutes, aber es hat eine tiefere Symbolik. Und jetzt ist ein kleines bisschen Storytime angesagt. Ein Mann, nennen wir ihn John, so heißt er außerdem auch in diese Richtung, ich habe aber seinen Nachnamen leider nicht mehr im Kopf, hat erzählt, wie er mit seiner Großmutter Monopoly gespielt hat. Er sagte, wann auch immer sie gespielt haben, hat sie ihn besiegt. Jedes Mal nahm sie seinen letzten Dollar. Sie zog ihn immer ab, machte ihn pleite. Sie nahm ihm alles ab, was er hatte. Er sah sie dann an und sie sagte, John, eines Tages wirst du lernen, wie das Spiel geht. Irgendwann kam da eine Sommer für John, wo er mit seinen Freunden jeden Tag Monopoly spielte. Sie spielten gemeinsam Monopoly und er lernte dort, wie das Spiel funktioniert. Er verstand, dass es dort in Monopoly um die hundertprozentige Hingabe zur Anschaffung geht. Irgendwann war der Sommer vorüber und er besuchte seine Großmutter. Sie spielten wieder Monopoly und John zog seiner Großmutter alles ab, was sie hatte. Das nach dem ersten Spiel. Klar, es ist vielleicht verwerflich, seiner Oma alles abzuziehen, auch wenn sie einen immer leckere Plätzchen backt oder tolles Essen zubereitet. Aber das ist ja nur ein Spiel. Also, ja, genau. Als sie die Hand dann ausstreckt, um ihm den letzten Dollar in die Hand zu drücken, sagte sie dann so, John, du weißt jetzt, wie man das Spiel spielt. Du weißt jetzt, dass es ausschließlich um die Anschaffung geht. Und dann sagte sie, lass mich dich doch eine weitere Lektion lernen. Tue jetzt alles zurück in die Kiste. Damit ist gemeint, jedes Haus, jedes Hotel, jeder Spielstein, die Hilfsmittel, die Bahnhöfe und alles schöne Geld. Also alles kommt zurück in die Kiste und John wollte das nicht. Er wollte nicht, dass alles in die Kiste zurückkommt und sagt dann sowas wie, aber ich will nicht, dass es zurück in die Kiste kommt. Und sie sagte dann so, John, alles kommt zurück in die Kiste. Ja, und so ist es auch im echten Leben. Dein Haus, deine großen tollen Autos, deine Trophäen, deine Bücher, dein Portfolio und sogar dein Körper. Alles kommt letztendlich zurück in die Kiste. Und was dann? Wo steckt die Hoffnung für uns, wenn wir unseren Wert in den Dingen suchen, die wir irgendwann verlieren werden. Wo gibt es Hoffnung für Menschen wie uns? Du bist als Mensch ein geistliches Wesen mit einer ewigen Bestimmung. Klingt dramatisch, ist aber ganz einfach. Und ist auch letztendlich ganz einfach gemeint. Letztendlich solltest du wissen, wer du bist. Dein Wert als Individuum basiert nicht darauf, was du hast. Deine Besitztümer, egal ob physische Dinge wie Geld, tolle Sachen, deine Trophäen oder solche Sachen wie dein Ruf, deine Familie, deine Freundschaften oder Beziehungen. All diese Dinge ändern nichts an deinen Wert, denn dein Wert ist unendlich. Und das ist das, was uns diese Geschichte mit Monopoly lernen soll. Ist das nicht toll? Also ich fand die Symbolik dahinter unglaublich und ich dachte mir so, hey, das erzähle ich meinen neuen Zuhörern und in diesem Podcast möchte ich dir weitere solche tollen Stories erzählen und mit dir darüber reden, die Sachen kommentieren und wie ich bereits auch sagte, dir konstruktive Inhalte näher bringen, woraus du dann deinen Nutzen ziehen oder selbst hinterfragen kannst. Denn viele Dinge, die uns im Internet begegnen, werden einfach hingenommen und geglaubt. Das kritische Hinterfragen bleibt aus. Wir schalten ab und gleichzeitig gehen wir auch in diese ich mache mich schlechter als ich bin Stellung und ich möchte dir sagen, kenne deinen Weg und kenne deinen Wert, meinte ich, und den Wert der Menschen, die dich umgeben und auch deinen Weg. Den solltest du natürlich auch kennen. Und alles ist vergänglich und entscheide für dich individuell, was für dich Erfolg bedeutet und was für dich letztendlich im Leben wichtig ist. Ich möchte in diesem Podcast mit der Zeit verschiedene Leute für eine Folge oder einen bestimmten Zeitraum ins Boot holen. Ich möchte dir dabei die Transparenz hinter dem Wort Erfolg bieten. Denn du hörst immer wieder, dass du über Nacht reich und erfolgreich werden kannst, wenn du XY tust. Auch wenn es mittlerweile viele gute Podcaster und YouTuber da gibt, die da sehr offen, ehrlich und direkt sind. Ich möchte dir Leute vorstellen, die in verschiedenen Bereichen für sich erfolgreich geworden sind. Also ihren eigenen Erfolg selbst definiert haben und darin dann wirklich gut geworden sind, sodass sie letztendlich sagen konnten, ja, ich bin jetzt erfolgreich darin, was ich tue. Und letztendlich auch, was sie dafür getan haben und wie sie angefangen haben. Denn das ist immer so das Wichtigste. Du fragst dich sicherlich, wenn du etwas Neues angehen möchtest, ja, wie fange ich am besten an? Und diese Fragen, die möchte ich einfach mit solchen Interviews decken und einfach mit solchen Interviews klären. Und es gibt immer noch Punkte in deren Leben, obwohl sie soweit sind, wo es eine innere Stimme gibt, die sagt, hey, geh zurück in die Komfortzone, hör lieber auf und lass es sein. Geh dahin, wo du Sicherheit und Ruhe hast. Es ist nämlich egal, ob du gerade studierst und eines Tages die Karriere anstrebst, die gerade etwas Eigenständiges aufbaust oder Sportler bist, alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater bist oder was auch immer es noch für Form dort gibt. Es gibt immer eine Stimme, die dich dazu zwingen will, dass du aufgibst und nicht mehr weitermachst, egal wo, ob es im Beruf, in der Ausbildung oder im Studium ist, ob es solche alltäglichen Probleme und wiederkehrenden Lebensherausforderungen im neuen Maß sind. Es gibt immer diese eine Stimme, die sagt, gib einfach auf. Und immer wieder begegne ich Leuten, die kurz davor sind aufzugeben. Und ich möchte mich da nicht ausschließen, auch mir ging es oft so. Geht es heutzutage immer noch so und wird es in Zukunft auch noch so gehen, dass es immer diese Stimme gibt, die das sagt, ja, hör einfach auf. Und letztendlich ist der Punkt einfach der, dass du immer weitermachst, dein Ziel vor Augen hast und konsistent daran gehst, scheiterst, aufstehst, daraus lernst und weitergehst. Wenn du nicht fliegen kannst, dann rennst du. Wenn du nicht rennen kannst, dann läufst du. Und wenn du nicht laufen kannst, dann kriechst du. Aber egal, was es ist und wie du dich fortbewegst. Hauptsache, du kommst voran und erfüllst deine Ziele, erfüllst dich selber. Denke über die folgenden Worte einfach am besten nach, denn das ist so die übliche Denkweise heutzutage und der Grund, warum manche an sich selbst scheitern. Dein wahres Ich ist, was du hast. Es fängt mit deinem Spielzeug an, dann kommt das Bankkonto und all deine Besitztümer. Ehe du dich versiehst, identifizierst du dich mit deinem Besitz. Wir Menschen fangen dann an, zu glauben, dass wir mehr wert sind, wenn wir mehr besitzen. Und so verbringen wir unser Leben damit, unsere Kinder auch auf eine Kultur vorzubereiten, auf der vor allem eines zählt. Immer und immer mehr. Das wird dann fast zu einem Mantra deines Egos und du musst immer mehr haben. Und je mehr du hast, desto mehr wird dir bewusst, wie sehr es andere Menschen es dir wieder wegnehmen wollen. Desto mehr quält dich die Frage auch, wie schütze ich meinen Besitz, wie vermehre ich das, was ich schon habe. Und das Dilemma dabei ist, wenn du bist, was du hast, und dann deinen Besitz verlierst, verlierst du gleichzeitig dich selbst. Denke darüber nach. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Dein Duck.